Erste eine Botschaft über Mob. In einer Nacht wurden Amob und Kiamob besiegt und zerstört. Zweiter die Menschen aus Dibon gingen zu einem Höhentempel, um zu weinen, und in Nebo und Medeba klagte Mob laut. Alle hatten sich die Haare abrasiert und die Bärte geschoren, um ihre Trauer zu zeigen. Dritter in den Straßen trugen sie Trauerkleidung, und auf den Dächern sowie auf den Märkten weinten alle Menschen laut und vergossen viele Tränen. Vierter Hesbon und Eleale klagen laut, und ihr Geschrei ist bis nach Jahaz zu hören. Deshalb schreien auch die bewaffneten Männer Moabs, denn ihre Herzen zittern vor Angst. Fünfter ich trauere sehr um Mob, dessen Flüchtlinge bis nach Zor und zu einem Ort namens Egla fliehen. Denn sie gehen den Weg nach Luhit unter Tränen hinauf, und auf dem Weg nach Horonaim schreien und klagen sie wegen der großen Zerstörung. Sechster denn die Wasser von Nimrim werden zu trockenem Land, weil das Gras verdorrt, die Pflanzen eingehen und alles Grüne verschwunden ist. Siebter deshalb tragen die Menschen ihre letzten Besitztümer und ihre Vorräte über den Weidenbach, um sie in Sicherheit zu bringen. Achter denn das Klagen ist überall im Gebiet von Mob zu hören, es reicht bis nach Iglaim und bis zur Quelle Elim. Neunter denn die Wasser von Dimon sind voller Blut, weil ich weiteres Unglück über Dimon bringen werde. Ein Löwe wird die Überlebenden Moabs und den Rest des Landes angreifen.